Gehen wir, Mama«, sagte Avdotja Romanowna. »Er wird bestimmt so tun, wie er verspricht. Er hat schon einmal den Bruder am Leben erhalten, und wenn der Arzt wirklich damit einverstanden ist, hier zu schlafen, dann ist es am besten so. Sehen Sie? Sie verstehen mich, weil Sie ein Engel sind«, rief Rasumichin ganz verzückt aus. »Gehen wir. Und du, Nastasja, geh schnell hinauf, setz dich mit dem Licht zu ihm. Ich komme in einer Viertelstunde.« Obwohl Pulcheria Alexandrowna nicht ganz überzeugt war, widersetzte sie sich nicht mehr. Rasumichin bot ihnen beiden je einen Arm und zog sie die Treppe hinab. Es beunruhigte sie nur eines an ihm. Mag er auch gewandt und gut sein, aber kann er auch halten, was er verspricht? In einem solchen Zustand? »Ah, ich verstehe, Sie haben Angst, weil Sie glauben, dass ich vom Wein nicht ganz klar im Kopf bin«, unterbrach Rasumichin ihren Gedankengang, als ob er ihn erraten hätte, während er mit Riesenschritten weiterging, ohne zu bemerken, dass die beiden Damen ihm kaum folgen konnten. »Unsinn. Das heißt, ich bin betrunken wie ein Tölpel, aber das hat nichts zu sagen. Denn ich bin nicht betrunken vom Wein, sondern als ich Sie erblickte, da stieg mir das Blut zu Kopf. Aber achten Sie nicht auf mich. Achten Sie nicht darauf, dass ich fasle. Ich bin Ihrer unwürdig. Ich bin Ihrer im höchsten Grade unwürdig. Wenn ich Sie nach Hause gebracht habe, gieße ich mir schleunigst hier aus diesem Kanal zwei Eimer Wasser über den Kopf, damit ich wieder zur Besinnung komme. Wenn Sie nur wüssten, wie ich Sie beide liebe, lachen Sie nicht. Und seien Sie mir nicht böse. Seien Sie auf alle Welt böse, aber auf mich sollen Sie nicht böse sein. Ich bin sein Freund. Also bin ich auch Ihr Freund. Ich will es so. Ich habe es geahnt. Im vorigen Jahr, da gab es mal so einen Augenblick. Übrigens, ich habe gar nichts geahnt, denn Sie sind wie vom Himmel gefallen. Ich werde vielleicht auch die ganze Nacht nicht schlafen. Dieser Sosimow fürchtete vorhin, dass er den Verstand verlieren könnte. Darum darf man ihn nicht reizen.« »Was sagen Sie?« rief die Mutter entsetzt. »Hat das der Arzt gesagt?« fragte erschrocken auch Avdotja Romanowna. »Er hat's gesagt. Aber das ist es nicht, sondern ganz was anderes. Er hat ihm auch ein Arznei gegeben, ein Pulver. Ich habe es gesehen. Und da kam sie. Ach, es wäre besser gewesen, Sie wären morgen angekommen. Insofern ist es gut, dass wir weggingen. Nach einer Stunde wird Ihnen Sosimow selbst über alles Bericht erstatten. Sehen Sie, der ist nicht betrunken. Auch ich werde nicht mehr betrunken sein. Warum aber habe ich mich so besoffen? Weil Sie mich in eine Diskussion hineinrissen, die Verfluchten. Ich hatte mir doch geschworen, mich nicht auf einen Disput mit Ihnen einzulassen. Nun faselten Sie aber so einen Blödsinn zusammen. Ich bin beinahe schon handgreiflich geworden. Dann habe ich meinen Onkel als Präsidenten zurückgelassen. Werden Sie es glauben? Sie verlangen völlige Unpersönlichkeit des Einzelnen und finden eben darin den Sinn des Lebens. Bloß nicht man selbst sein, bloß möglichst wenig sich selber gleichen. Und das halten Sie für den allergrößten Fortschritt, wenn Sie wenigstens auf eigene Art lügen würden. So aber...